Erster Paulus ist ein Apostel von Jesus Christus. Gott hat ihn berufen. Sosthenes, der Bruder, ist dabei. Zweiter dieser Brief ist an die Gemeinde Gottes in Korinth. Sie sind heilig in Jesus Christus. Gott hat sie berufen. Alle, die Jesus Christus anrufen, gehören dazu. Das gilt überall. Dritter Gott, unser Vater, und Jesus Christus, der Herr, geben euch Gnade und Frieden. Vierter, ich danke meinem Gott immer für euch. Ihr habt Gottes Gnade in Jesus Christus bekommen. Fünfter, in Jesus Christus seid ihr reich geworden. Ihr habt viel Wissen und könnt gut reden. Sechster, so wurde die Botschaft über Christus bei euch stark. Siebter, darum fehlt euch keine Gabe, während ihr auf die Rückkehr von Jesus Christus wartet. Achter, er wird euch bis zum Ende stark machen. So wird niemand euch anklagen können, wenn Jesus Christus kommt. Neunter, Gott ist treu. Er hat euch gerufen, damit ihr mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden seid. Zehnter, Brüder, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, seid alle einig und streitet nicht. Habt alle denselben Gedanken und dieselbe Meinung. Elfter, meine Brüder, die Leute von Chloe haben mir gesagt, es gibt Streitigkeiten unter euch. Zwölfter, ich meine, ihr sagt, ich bin von Paulus. Oder, ich bin von Apollos. Oder, ich bin von Kephas. Oder, ich bin von Christus. Dreizehnter, ist Christus geteilt? Wurde Paulus für euch gekreuzigt? Oder wurdet ihr auf den Namen von Paulus getauft? Vierzehnter, ich danke Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Fünfzehnter, so kann niemand sagen, ihr wurdet auf meinen Namen getauft. Sechzehnter, ich habe auch die Familie von Stephanas getauft. Sonst erinnere ich mich nicht, jemanden getauft zu haben. Siebzehnter, Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen. Er hat mich gesandt, um die gute Nachricht zu erzählen. Ich soll keine klugen Worte benutzen. Dann verliert das Kreuz Christi nicht seine Kraft. Achtzehnter, die Botschaft vom Kreuz ist dumm für die, die verloren gehen. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Neunzehnter, denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen zerstören. Und ich werde den Verstand der Klugen vernichten. Zwanzigster, wo sind die Weisen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Denker dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt zu Dummheit gemacht? Einundzwanzigster, die Welt hat Gott nicht durch ihre Weisheit erkannt. Darum wollte Gott die Gläubigen retten. Er tat es durch die Botschaft, die dumm erscheint. 22. Juden wollen Wunder sehen. Griechen suchen Weisheit. 23. Aber wir erzählen von Christus am Kreuz. Für Juden ist das ein Ärgernis. Für andere Völker ist das Dummheit. 24. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden und Griechen, Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 25. Was von Gott dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was von Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. 26. Brüder, seht eure Berufung an. Es gibt nicht viele kluge Menschen unter euch. Nicht viele Mächtige. Nicht viele aus wichtigen Familien. 27. Gott hat das ausgewählt, was die Welt für dumm hält. So beschämt er die Weisen. Gott hat auch das ausgewählt, was die Welt für schwach hält. So beschämt er die Starken. 28. Gott hat auch das ausgewählt, was die Welt für unwichtig und verachtet hält. Er wählte das, was nichts ist. So macht er das zunichte, was wichtig ist. 29. So kann kein Mensch vor Gott stolz sein. 30. Durch Gott seid ihr in Jesus Christus. Er ist für uns Gottes Weisheit. Er macht uns richtig vor Gott. Er macht uns heilig und rettet uns. 31. So steht es in der Schrift, wer sich rühmt, soll sich des Herrn rühmen.